Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. 16 Uhr am dritten Mittwoch des Monats hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Eine neue Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Markus. Heute in der Sendung. Herzlich willkommen an alle Hörerinnen und Hörer in Berlin auf der 88,4 und in Potsdam und Umgebung auf der 90,7. Hier eine neue Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Wir wollen uns in dieser Sendung unter anderem mit Protesten und Demonstrationen gegen Repression, staatliche Gewalt und Naziterror beschäftigen, die in den kommenden zwei Wochen in Berlin stattfinden. Wir haben ja während der Corona-Pandemie eher selten Veranstaltungen und Demonstrationen angesagt, aber wir werden das jetzt zumindest für Demonstrationen, die im Freien stattfinden, ändern, denn die Zustände sind unerträglich und der Herbst ist zwar temperaturmäßig kühl, aber ansonsten sehr heiß, was die politische Auseinandersetzung angeht, und wir finden, dass das Raum in dieser Sendung wieder haben soll, trotz der Corona-Pandemie, denn wir sind alle groß und erwachsen und wissen, wie wir uns vor der Pandemie schützen können und verantwortungsvoll auch auf Protesten miteinander umgehen können. Und dann weiter in der Sendung haben wir eine Kolumne von Mumia Abu-Jamal, die ist nicht ganz aktuell, sondern schon zwei Wochen alt. Trotzdem ist das, worüber er berichtet, erwähnenswert, wie wir finden. Es geht um den langzeitgefangenen Russell Maroon Schultz, der nach langen Auseinandersetzungen, nach langen, langen Jahren Kampf um seine Freiheit, nach 49 Jahren freigekommen ist, in einem gesundheitlich höchst bedenklichen Zustand. Wer Russell Maroon Schultz ist und worum die Auseinandersetzung in seinem Fall ging, und warum er jetzt so schwer krank ist, das alles hört ihr nachher in der Kolumne von Mumia. Und beginnen wollen wir mit dem Gedenken an die Opfer der Pogrome von 1938, denn der 9. November, der war ja vor kurzem, und in der allgemeinen Wahrnehmung findet diese Auseinandersetzung mit dem Auftakt oder der, ja, Auftakt ist schwer zu sagen, mit einem Baustein der Ermordung von Millionen von Menschen in diesem Land immer weniger Beachtung, und wir finden, das geht überhaupt nicht. Und wir hatten das große Glück, einen Zeitzeugen dort aufnehmen zu können, der einen Beitrag gehalten hat, der als junger Mensch diese Pogrome miterlebt hat und ebenfalls inhaftiert war. Und damit wollen wir heute die Sendung beginnen. Vorher noch eine kurze Musik und dann geht's los. Grandes amigos. Ahora estás escuchando Radioactive Berlin. Am 9. November 1938 organisierte der deutsche faschistische Staat und seine Institutionen, vor allen Dingen die SA, Pogrome gegen die jüdische Bevölkerung in Deutschland, und das wurde vom Rest der nichtjüdischen Bevölkerung begeistert aufgegriffen und sich daran beteiligt. Und das Gedenken daran, das gerät oft in den Hintergrund, gerade wegen der Koinzidenz der Daten, der geschichtsträchtigen Daten am 9. November, sprich Mauerfall, oder auch der noch weniger gedachten Revolution, die 1918 in Deutschland passierte. Wir waren am vergangenen 9. November mit dem Mikrofon in Berlin Moabit, um einer Gedenkveranstaltung für die Opfer der Pogrome und die Bedeutung des Ganzen auf die deutsche Gesellschaft teilzunehmen und eben diese Aufnahmen dort zu machen. Und ihr werdet im Folgenden einiges hören. Zunächst einmal vom Auftakt, warum sich die Menschen dort am 9. November in Moabit versammelt haben. Liebe Freundinnen, liebe AntifaschistInnen, ich begrüße euch alle im Namen des Bündnisses zu unserer antifaschistischen Gedenkkundgebung. Wir versammeln uns hier an diesem Abend, um an die antisemitischen Novemberpogrome von 1938 und die Deportation zehntausender jüdischer BerlinerInnen zu erinnern. Wir versammeln uns hier in der Levezo-Straße im Gedenken an die Verschleppten, Gequälten, an die Beraubten und Ermordeten und an diejenigen, die dem Tod gerade so entronnen sind. Liebe AntifaschistInnen, liebe FreundInnen, jedes Jahr versammeln wir uns hier im Gedenken. Am 9. November 1938 wurden in Deutschland und Österreich jüdische Menschen ermordet, geschlagen, gedemütigt, misshandelt, vergewaltigt und beraubt. Jüdische Geschäfte und Einrichtungen wurden geplündert und zerstört, Synagogen geschändet und in Brand gesetzt. Etwa 30.000 jüdische Männer wurden für einige Zeit in Konzentrationslager verschleppt, um sie zur Auswanderung zu drängen. Einige von ihnen wurden dort ermordet, viele kehrten schwer misshandelt zurück. Die Pogrome vom November 1938 waren eine beispiellose Manifestation des Zusammenspiels zwischen staatlich initiierter antisemitischer Gewalt und dem grenzenlosen Judenhass eines beträchtlichen Teils der deutschen Bevölkerung. Es bedurfte keiner großen Anstrengung der Staatsführung, um in jeder Nacht flächendeckend ein Pogrom in Gang zu setzen. Die Aktionen des Regimes und die Aktionen von unten befruchteten sich gegenseitig. Ein beträchtlicher Teil der deutschen Bevölkerung hatte damit ihre Bereitschaft zum Judenmord signalisiert. Wir stehen hier an der ehemaligen Synagoge Levezo-Straße. Nachdem sie während der Pogrome 1938 nur geringfügig beschädigt wurde, missbrauchten die Nationalsozialisten sie von 1941 bis 1943 als sogenanntes Sammellager, um hier die zur Deportation bestimmten zusammenzufärchen. Sie wurden zu einem gefängnisähnlichen Zwangslager für Jüdinnen und Juden. Etwa 20.000 Menschen, Frauen und Männer, Kinder und Säuglinge wurden hier festgehalten, ausgeraubt und misshandelt. Der 9. November ist ein Markstein im Vorbereitungsprozess des Genozids. Dass man in Deutschland jedoch erleichtert aufatmet, zweimal den 9. November zu begehen, morgens Kränze abwirft und abends den sogenannten Mauerfall feiert, ist ein abscheulicher Zynismus. Unsere Veranstaltung verstehen wir als kleinen, aber entschiedenen Gegenpart zu all dem deutschen Gedenken, all der hochgehaltenen Staatsräson. Unser Gedenken ist ein antifaschistisches, eines, das in Deutschland nicht den geläuterten und wieder gut gewordenen Staat und Erinnerungsweltmeister sieht, sondern den Finger in die Wunde legen will. Dass JüdInnen in Deutschland nicht sicher leben können, dass Antisemitismus nicht nur Alltag, sondern schlichtweg eine mörderische Ideologie ist, wie nicht nur der Anschlag in Halle 2019 gezeigt hat. Thank you. Die Gedenkveranstaltung fand über beide Fahrbahnen der Letzowstraße vor dem Mahnmal statt. Circa 500 Menschen waren gekommen, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Mir fiel das recht schwer, das in der Dunkelheit genau abzuschätzen. Und Kern aller Reden, jedenfalls meiner Beobachtung nach, war die Rede eines Zeitzeugen, der es als sehr junger Mensch miterlebt hat, die Pogromnacht-Nächte. Es waren ja mehrere Nächte eigentlich. Und er heißt Horst Selbiger und seine Rede werdet ihr jetzt ungekürzt hören. Ich bitte, die schlechte Tonqualität zu entschuldigen, aber auf der Anlage war irgendein Erdungsbrumm, was ich jetzt leider hier auch im Studio nicht rausgefiltert bekomme. Trotzdem mindert das in keiner Weise das, was der Zeitzeuge dort zu erzählen hatte. Als nächstes haben wir einen Redebeitrag von Horst Selbiger. Horst Selbiger ist selber Zeitzeuge und ist in Berlin geboren und hat in Berlin auch im NS Zwangsarbeit leisten müssen, ist auch selber zur ehemaligen Synagoge in der Dewitzer Straße in das Gefangenensammellager gebracht worden, deportiert worden und genau spricht heute hier. Vielen Dank, Horst Selbiger, dass Sie heute hier sind. Und damit würde ich mal das Wort übergeben. Liebe Freunde, liebe Kameraden der VVN und Antifaschisten, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie heute nach 83 Jahren an unserer Gedenkveranstaltung teilnehmen. Ja, ich danke Ihnen sehr. Und ich freue mich darüber, dass Sie nicht wie Millionen anderer den Mauerfall feiern. Unser Gedenktag, der 9. November 1938, dieses deutsche Scham- und Schanddatum, sollte über den Jubeltag vergessen gemacht werden. Aber wir wollen und werden diese Novembertage von 1938 nicht vergessen und weiter darüber berichten, wie ihre Groß- und Urgroßeltern die Juden ausgeplündert, bestohlen, beraubt, wie die Juden von diesen Generationen der Deutschen gepeinigt, vergewaltigt, inhaftiert, verschleppt und ermordet wurden. Bereits am Abend des 7. November wurden die Synagogen und andere jüdische Einrichtungen in Hessen verwüstet. Der 9. November 1938 war für die SA ein bedeutender Tag. Es war der 15. Jahrestag des Hitlerputsches von 1923, der gefeiert wurde mit dem Marsch auf die Feldherrenhalle in München, ein schauriges Szenario mit Blutfahnen, Fackelzug und Kameradschaftsabenden. Es feierten SA-Gruppen, Brigaden, Standarten, Stürme und Trupps. Rund 2 Millionen SA-Leute saßen in ihren Sturmlokalen, der Alkohol floss in Strömen. Und wann versammeln sich schon mal 2 Millionen durch die Feier aufgeputschte, angetrunkene und nach Heldentaten dürstende SA-Leute. Der Tag war reif für die Judenpogrome. Josef Goebbels putschte gegen die Juden und 10 Millionen Radiohörer konnten mit ihren Volksempfängern dabei sein. Die Stimmungslage war angespannt und aggressiv. Und in dieser Situation gaben die Hauptführer der SA ihren Gauleitungen telefonisch die Anweisung, gegen die Juden vorzugehen. Der Befehl lautete, Sämtliche jüdische Geschäfte sind sofort durch SA-Männer in Uniform zu zerstören. Die Presse ist heranzuziehen. Jüdische Synagogen sind sofort in Brand zu stecken. Jüdische Symbole sind sicherzustellen. Die Feuerwehr darf nicht eingreifen. Der Führer wünscht, dass die Polizei nicht eingreift. Sämtliche Juden sind zu entwaffnen. Bei Widerstand sind sie sofort über den Haufen zu schießen. Und der Chef der Geheimen Staatspolizei, Heinrich Müller, gab um 23.55 Uhr an alle nachgeordneten Dienststellen ein Blitzfernschreiben durch. Es werden in kürzester Frist Aktionen gegen Juden und Synagogen stattfinden. Sie sind nicht zu stören. Es ist vorzubereiten, die Festnahme von 20.000 bis 30.000 vorwiegend vermögender Juden. Und dann begann der Terror in ganz Deutschland gegen die Juden. Die betroffenen Familien saßen am Morgen des 10. November in ihren zerstörten Wohnungen ohne eine Kaffeetasse, einen Löffel oder einen Teller, nichts mehr. Vorgefundene Geldbeträge wurden konfisziert, Wertpapiere und Sparkassenbücher mitgenommen. Die Wohnungseinrichtungen wurden zerschlagen und zerstückelt. Gemälde und Teppiche mit dem Dolch zerschnitten, Wohnungsgegenstände landeten durch die Fenster auf der Straße. Das Schlimmste aber dabei waren die schweren Ausschreitungen gegen die Wohnungsinhaber, wobei anwesende Frauen ebenso misshandelt wurden wie die Männer. Hinzu kam eine unbekannte Zahl von Vergewaltigungen jüdischer Frauen und Mädchen. Und es gab Tote. 1300 Juden haben diese Tage nicht überlebt. Etwa 30.000 sind in KZs eingeliefert worden. Die Lagerhaft kostete nochmals hunderte Menschenleben. Im KZ Buchenwald fanden nach Angaben der Lagerverwaltung 307 Juden, in Dachau 185 den Tod. Die Opferzahl von Sachsenhausen ist nicht bekannt. Bei diesen Zahlen wird eine hohe Dunkelziffer angenommen, denn bereits bei der Ankunft in den KZs wurden Dutzende Juden erschossen. Hunderte starben bei Fluchtversuchen oder an den Strapazen der Zwangsarbeit. Tausende Überlebende wurden schwer verletzt und seelisch traumatisiert. Allein im jüdischen Krankenhaus in Berlin, in der Iranischen Straße, mussten nach dem Winter 1938-39 bei 600 der entlassenen KZ-Häftlinge aus Sachsenhausen erfrorene Gliedmaßen amputiert werden. Das Ergebnis dieser Nacht: 1406 vollständig zerstörte Synagogen und Betstuben in ganz Deutschland. Von Berlins 14 Synagogen wurden 11 vollständig niedergebrannt, die übrigen 3 schwer demoliert. Zerstört wurden etwa 7500 jüdische Geschäfte und Wohnungen. Fürchterlich wüteten die Nazis und immer mehr Bürger beteiligten sich an den Ausschreitungen. Es waren nicht nur SA-Leute und Hitlerjungen, sondern es war der Milchmann von nebenan, der die Juden schlug. Es war der Nachbarjunge aus dem vierten Stock, der mit seinem Fahrtenmesser die Teppiche und Gemälde zerschnitt. Und es war der Oberlehrer mit dem Hitlerbärtchen, der sich Ringe und Uhren einsteckte. Allein in einem Juweliergeschäft in der Prachtstraße unter den Linden wurden Juwelen und Uhren im Gesamtwert von 1,5 Millionen Reichsmark geraubt. Schmuck und wertvolle Pelze gehörten zum bevorzugten Diebesgut. Auch heute noch wird kostbarer Schmuck angeboten, der angeblich schon lange Zeit im Familienbesitz war. Ja, 83 Jahre sind schon eine lange Zeit. Die Novemberpogrome waren nicht das Werk einzelner SA-Leute. Diese Pogrome waren das Resultat eines Zusammenspiels von Massenloyalität mit einer verbrecherischen Diktatur, mit wütendem Rassismus und barbarischem Antisemitismus der deutschen Gesellschaft. Nie wird restlos zu klären sein, wie Millionen einzelner Menschen in diesen Sog geraten konnten, wie für Millionen Schweigen zum Mitwissen und Mitwissen schließlich zum Mitmachen werden konnte. Wie konnte es geschehen, dass über 95% der deutschen Bevölkerung, Männer, Frauen und Heranwachsende, sich aktiv an dieser Brutalitäten beteiligten oder tatenlos zuschauten? Und zu all dieser Schmach und Schande kam noch dieser vielfache kleine tägliche Verrat. Freunde, die keine mehr waren, Nachbarn, die wegsahen, wenn man sich begegnete. Historiker ordnen diese Novembertage so ein, dass nur im finstersten Mittelalter und im Dreißigjährigen Krieg solche vergleichbaren, brutalen Grausamkeiten und Gräueltaten nachweisbar gewesen waren. War Deutschland noch ein zivilisiertes Land? Und am 12. November hielt dann Göring eine Konferenz ab. Für die brutalen Pogrome der deutschen Gesellschaft wurden folgende Sühnemaßnahmen gegen die Juden verhängt. Die Konferenz stimmte mehreren Gesetzen zu. Außerdem wurde den Juden generell der Besuch von Theatern, Kinos, Konzerten und sonstigen kulturellen und sportlichen Veranstaltungen verboten. Weitere Beschränkungen und Aufenthaltsverbote wurden für Juden erlassen. Kurorte und Waldgebiete waren jetzt für Juden verboten. Und als Sühneleistung für die Verbrechen der Deutschen an die Juden wurde den Juden eine Zahlung von 1 Milliarde Reichsmark auferlegt. Als Leiter der Konferenz warf Hermann Göring seinem Parteigenossen Reinhold Heydrich vor: Mir wäre lieber gewesen, ihr hättet noch 200 Juden erschlagen und hättet nicht solche Werte vernichtet. Und Göring beendete die Konferenz mit den zusammenfassenden Worten, die wie eine Weissagung und eine Drohung klangen. Er sagte: Ich möchte kein Jude in Deutschland sein. Und ab dem Novemberpogrom 1938 war das Leben der deutschen Juden zur Hölle geworden. Der Raubstaat Deutschland organisierte den Staatsraub. Und die Juden glaubten, schlimmer könne es nicht kommen. Die Brutalität wäre nicht mehr zu steigern. Doch sie wurden eines Schlimmeren belehrt. Die Novemberpogrome waren die Katastrophe vor der Katastrophe. Sie markierten den Übergang von der täglichen Diskriminierung und Drangsalierung der Juden seit 1933 zur systematischen Ermordung der Juden in ganz Europa. Der 9. November 1938, die sogenannte Reichskristallnacht, bildete den Scheidepunkt des Wegs zur Endlösung der Judenfrage, zum millionenfachen Mord der Juden in ganz Europa. Und deshalb, liebe Freunde, dürfen wir diese Tage nicht, wie die deutsche Geschichtsschreibung es will, in die Bedeutungslosigkeit versinken lassen. Wir werden uns dieser Tage im November 1938 immer wieder neu erinnern und niemals vergessen. Das war's, was ich Ihnen heute sagen wollte. Und deshalb denken Sie bitte immer daran, Faschismus ist keine Meinung, Faschismus ist ein Verbrechen. Der Band Jetwa, die uns hier schon seit einigen Jahren musikalisch unterstützt. Deshalb nochmal einen Applaus für Jetwa. Das waren unsere gesammelten Eindrücke vom 9. November der Gedenkveranstaltung an der Levezo-Straße in Moabit. Marihuana y crack, según la versión policial. La patrulla. En el video se ve claramente que no había nada. La patrulla me está vigilando.

Am Karl-Marx-Platz geht das los in Berlin-Neukölln und was da los ist, das lese ich euch jetzt vor. No Justice, No Peace. Polizei Wuppertal verschwiegt Tod von Georgos Tsantiotis am 2. November 2021 in Polizeigewahrsam. Familie aus Griechenland fordert Aufklärung und Gerechtigkeit. Am 1. November verstarb Georgos Tsantiotis in Polizeigewahrsam auf der Wache in Wuppertal. Er wurde nach einer Party festgenommen. Die Polizei hat ihn am Boden fixiert, geschlagen und in den Bauch getreten. Er wurde wenige Wochen zuvor am Magen operiert. Ein Video auf Social Media zeigt seine brutale Festnahme. Nachdem Georgis starb, hat es die Polizei Wuppertal nicht für nötig gehalten, einen Todesfall in Gewahrsam öffentlich zu machen. Sie empfanden den Tod des jungen Griechen für, Zitat, nicht medienrelevant und wollten den Tod bewusst vertuschen. Nur eine unabhängige Medienplattform in Griechenland namens Indymedia hat es öffentlich gemacht. Die Familie darf Georgis Körper weiterhin nicht sehen, seine Kleider wurden von der Polizei weggeworfen. Die Polizei tötet, lasst uns nicht länger wegschauen, gegen die Täter in Uniform, wir gedenken Georgis und allen Menschen, die von der Polizei in diesem Land ermordet wurden. Unser Mitgefühl und Solidarität an seine Familie und Freunde und alle, die jetzt einen geliebten Menschen verloren haben. So ein Aufruf, der in Berlin auf dem stressfaktor.squad.net veröffentlicht worden ist. Und diese Demonstration findet statt am kommenden Samstag um 18 Uhr. Los geht's am Karl-Marx-Platz in Berlin-Neukölln. Das ist zwischen den U-Bahnhöfen Neukölln und Rathaus Neukölln auf der Linie U7. Eine weitere Demonstration dann am Sonntag, beziehungsweise eine Mahnwache. Und zwar um 15 Uhr in Berlin-Friedrichshain an der Silvio-Meyer-Straße, Eckwörth, Frankfurter Allee. Dort findet die Silvio-Meyer-Mahnwache statt. In dem Aufruf dazu heißt es: Am 21. November jährt sich der Mord an Silvio Meyer zum 29. Mal. Dieser Tag erfüllt uns mit Trauer, Betroffenheit und Wut und mahnt uns jedes Jahr, wie hoch der Preis für antifaschistisches Engagement sein kann. Freundinnen, Bekannte und Angehörige verloren damals einen engen Freund, den Vater und einen politischen Aktivisten, der niemals Neonazis duldete. Seitdem ist diese Wut größer geworden, der neonazistische Morden gehört immer noch zur Tagesordnung und die Verharmlosung neonazistischer Gewalt stellt immer noch keine Seltenheit dar. Unzählige Angriffe auf Geflüchtete, auf jüdisches Leben in Deutschland, den NSU-Terror, der Mord an Walter Lübcke, die Anschläge in Halle und Hanau sind nur die bekannten Beispiele, die grobe Einblicke in die Dimension des Rechtsterrorismus geben. Sie und alle anderen von Neonazis Ermordeten mahnen uns, den einen wichtigen Kampf nicht aus den Augen zu verlieren. Antifaschismus war und bleibt eine Selbstverständlichkeit. Antifaschismus ist gelebte Solidarität. Und es ergeht der Aufruf, zu diesem Gedenken Blumen und Kerzen mitzubringen. Das findet statt am kommenden Sonntag, das ist der 21. November um 15 Uhr an der Silvio-Meyer-Straße, Ecke Frankfurter Allee in Berlin-Friedrichshain. Das ist ganz nahe gelegen am U-Bahnhof Samariterstraße, wo Silvio Meyer vor 29 Jahren von einem Nazi ermordet wurde. Jetzt springen wir in die kommende Woche, denn wir haben ja nur zwei wöchentliche Senderausgaben aktuell, deswegen machen wir jetzt weiter am darauffolgenden Wochenende. Das ist dann der 27. November, der Samstag, gibt es um 12 Uhr eine Demonstration am Neuköllner Hermannplatz unter dem Motto, also es ist eine bundesweite Demonstration und das Motto lautet: PKK-Verbot aufheben, Krieg beenden, politische Lösung fordern. Aus dem Veranstaltungstext. Im November werden 28 Jahre vergangen sein, dass die damalige Bundesregierung das Betätigungsverbot der Arbeiterpartei Kurdistans, kurz auch PKK, erlassen hat. Dieses Verbot wurde seither von der deutschen Politik nicht nur fortgesetzt, sondern konstant verschärft. Gegenwärtig befinden sich 11 kurdische Aktivisten als politische Gefangene in deutscher Haft. Allgemein gab es in den Jahren 2016 bis 2020 insgesamt 786 Ermittlungsverfahren wegen Mitgliedschaft in der PKK und Unterstützung der Partei. Die Dimensionen der politischen, kulturellen, aber auch psychischen und physischen Folgen dieser seit Jahrzehnten anhaltenden Repression gegen Kurdinnen und Kurden ist beispiellos und betrifft inzwischen mehrere Generationen, die keine andere Realität ohne Verfolgung kennen. Diese Zeit ist geprägt von Tausenden von Gerichtsverfahren, Hunderten von Festnahmen, zahllosen Razzien in Vereinen und Privatwohnungen, Einbürgerungsverweigerungen, Abschiebedrohungen, Widerrufung des Asylstatus, Kurdinnen als Kronzeuginnen in sogenannten Terrorverfahren zu instrumentalisieren und vieles andere mehr. Es gibt weitere Informationen zu dieser Repression auf einem Webseite, die heißt verbot-aufheben.de. Da könnt ihr euch genauer informieren. Und diese bundesweite Demonstration findet am 27. November, das ist Samstag, in anderthalb Wochen, um 12 Uhr am Hermannplatz in Berlin-Neukölln statt und der nahegelegene U-Bahnhof ist natürlich der Hermannplatz. Dann noch eine Demo, zu der es bis jetzt sehr wenig Informationen gibt, außer dass sie stattfindet. Das ist Sonntag, der 28. November. Um 14 Uhr in Moabit an der Turmstraße beginnt diese Demonstration unter dem Motto Kein Knast für Cem. Cem ist der letzte Angeklagte aus dem sogenannten RATS-Radikal-RL-Verfahren. Das ist komplex und da wird wahrscheinlich Anfang Dezember ein Urteil ergehen. Wir werden bestimmt in einer der kommenden Sendungen noch drüber berichten. Ich habe ja schon zweimal hier Berichte von entweder Protestaktionen und auch einem Interview hier in der Sendung gehabt zu diesem Fall. Klar ist jedenfalls, es sieht so aus, als ob Cem verurteilt werden sollte und Unterstützerinnen und Angehörige machen eine Demonstration und zwar am Sonntag, den 28. November 2021 um 14 Uhr vom U-Bahnhof Turmstraße in Moabit rund ums Knast- und Gerichtsgebäude unter dem Motto Kein Knast für Cem und weitere Informationen findet ihr auf der Webseite soligruppe.no129.info. Ja, das waren der Demo-Ticker für die kommenden zwei Wochen hier in Berlin. Bitte bedenkt, bei all diesen Demonstrationen und Protesten kommt bitte nur mit Mundschutz und Mund- und Nasenschutz und achtet auf die Abstandsregeln, schützt euch und andere vor der Pandemie. Die vegane Band Cattle Decapitation hier mit ihrem Song With All Disrespect zu den Menschen, die meinen, dass das Tierwohl irgendwie etwas sei, auf dem man herumtrampeln könnte und keinen Einfluss auf unser eigenes Leben hätte. Wir wissen ja inzwischen durch die Klimaverschärfung und die, was viele Menschen als Katastrophe bezeichnen, dass es ein direkter Zusammenhang dazwischen besteht. Cattle Decapitation machen seit vielen Jahren Alben, die auf diesen Zusammenhang hinweisen und sich für Tierrechte einsetzen und für Veganismus im weitesten Sinne. Checkt die Band mal aus, der Song war von ihrem 2019er Album. Ja, brutales Gebretter an einem grauen Herbstnachmittag in Berlin und Brandenburg. Zu hören auf der 88,4 in Berlin oder aber auch auf der 90,7 in Potsdam und Umgebung. So, wir kommen gleich zur Kolumne von Mumia Abu-Jamal. Der setzt sich mit der Freilassung von Russell Maroon Schultz auseinander. Russell Maroon Schultz Anfang des Monats nach 49 Jahren Haft in Pennsylvania in den USA freigekommen. Was da los ist, worum es da geht, hört selbst. Kolumne von Mumia Abu-Jamal. Maroon, free. Black nationalist revolutionary leader. Maroon Schultz ist frei. Der afroamerikanische Revolutionär und Anführer des schwarzen Befreiungskampfs Russell Maroon Schultz ist nach 49 Jahren Gefängnis und an einem Krebsleiden im vierten Stadium wieder zu Hause und kann endlich im Kreise seiner Familie seinen Frieden finden. Unter besseren Bedingungen versucht der 78-Jährige jetzt, trotz seiner schweren Erkrankung wieder zu Kräften zu kommen. Maroon war Mitglied von Organisationen wie dem Black Unity Council, der Black Panther Party und der Black Liberation Army. Von seinen fast 50 Jahren Knast saß er insgesamt fast 30 Jahre im sogenannten Loch, wie Gefangene die Isolierzellen nennen. Maroon wurde isoliert, weil er es gewagt hatte, sich mit anderen Gefangenen zu organisieren. Es ist noch nicht so lange her, dass Maroon vom Loch wieder in den normalen Gefängnisalltag zurückverlegt wurde. Nachdem Juan Ernesto Mendes, Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für Folter, festgestellt hatte, dass langjährige Isolationshaft den Tatbestand der Folter erfüllt. Als Sachverständiger legte Mendes einen entsprechenden Bericht in Maroons Zivilklage gegen seine verschärften Haftbedingungen vor. Maroon hat Generationen seiner Mitgefangenen ein Geschichtsbewusstsein vermittelt über das Leben der Schwarzen in Amerika und ihre Street History, die Alltagsgeschichte des Lebens in den Ghettos. Seine Freilassung erfolgt nun am 26. Oktober, nachdem seine Anwälte nach einem langwierigen Kampf per Antrag seine Freilassung aus humanitären Gründen bei einem Gericht in Philadelphia durchgesetzt hatten. From imprisoned nation, this is Mumia Abu-Jamal. Soweit diese Kolumne von Mumia Abu-Jamal. In deutscher Übersetzung von Jürgen Heiser erschien sie in der Ausgabe der Tageszeitung Junge Welt vom 8. November 2021. Das Original erschien bereits eine Woche früher auf prisonradio.org unter dem Titel Russell Maroon Schultz Free. Und die Junge Welt und Jürgen Heiser haben eine Ergänzung geschrieben, die ich hier auch noch vorlesen möchte. Das Bündnis Mobilization for Mumia berichtete am 2. November 2021 über Schultz, der 1972 wegen eines Angriffs auf eine Polizeistation in Philadelphia zwei Jahre zuvor zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. 1977 und ein weiteres Mal 1980 brach der politische Gefangene aus dem Gefängnis aus, wofür er seitdem mit dem Beinamen Maroon geehrt wurde, in Anlehnung an die Maroons, entkommene afrikanische Sklaven in Nord- und Südamerika. Schultz war Vorsitzender der Pennsylvania Association of Lifers, einem Selbsthilfeverein zur lebenslanger Haft Verurteilter, der sich für die Abschaffung der lebenslangen Freiheitsstrafe ohne Bewährung einsetzt. 1983 wurde er in Einzelhaft genommen und danach nach kurzer Pause 1991 erneut, dieses Mal für 22 aufeinanderfolgende Jahre. 2016 gewann Schultz eine Zivilklage, in der die Aufhebung der Isolationshaft als, Zitat, grausame und ungewöhnliche Strafe beantragt wurde. Drei Jahre später wurde bei ihm Darmkrebs diagnostiziert. Er überlebte mehrere Chemotherapien und sollte im Herbst 2020 operiert werden. Wegen der Corona-Pandemie kam Schultz jedoch im Staatsgefängnis Dallas in Pennsylvania unter Lockdown, wo er an Covid-19 erkrankte, weil ungetestete Wärter das Virus ins Gefängnis eingeschleppt hatten.

Radioaktiv Berlin rund um die Uhr zu hören, zusammen mit anderen Sendungen von Studio Ansage im Internet-Livestream. www.radio-metropolis.de. Ich möchte in dem Zusammenhang Mumia Abu-Jamal auch noch auf eine Veranstaltung hinweisen, die am 9. Dezember stattfinden wird. Das ist sein bereits 40. Haftjahrestag. So lange sitzt der US-amerikanische Journalist bereits in Haft. Und es wird ein Buch erscheinen im kommenden Jahr, was es in Amerika schon lange gibt, seit einigen Jahren, aber jetzt auf Deutsch übersetzt wird. Writing on the Wall heißt es, eine Textsammlung von Mumia Abu-Jamal mit Beiträgen, die er aus dem Knast heraus geschrieben hat, über verschiedene Aspekte des gesellschaftlichen Lebens und auch von Bewegungs-Aufs und Abs und vielen anderen Dingen mehr. Ganz interessantes Buch, ich habe es in Englisch gelesen. Das Berliner Frimumia-Bündnis veranstaltet diese Lesung mit dem Buchladen Schwarze Risse zusammen online. Also es heißt, überall in der Welt kann das gesehen und gehört werden. Wir werden gucken, dass wir dazu mehr Infos kriegen, in einer der nächsten Sendungen vor dieser Veranstaltung noch was dazu sagen und hoffentlich auch den Mitschnitt dieser Veranstaltung bekommen, sodass wir dann das hier vielleicht auch nochmal ausstrahlen können, dann im neuen Jahr vermutlich. Ich möchte darauf verweisen, dass es jetzt hier gleich weitergeht mit der Sendung Berliner Jugendkultur und ich, eine Sendung, die relativ neu ist, hier auf am Mittwoch, auf dem Tag von Studio Ansage auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Und möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass es heute Abend um 21 Uhr hier auf dieser Frequenz das Radio Durchbruch oder Durchbruch FM gibt. Das ist ein widerständiges und aktives Anti-Knast-Radio, das möchte Gefangene Nachrichten, Informationen, Kämpfe und Solidaritätsaktionen mitteilen und auch von drinnen nach draußen natürlich berichten. Mit vielen, was sie da machen, nah an den Themen dieser Sendung dran, möchte ich darauf verweisen. Heute ist es wieder soweit, dass diese Sendung hier in freien Radios in Berlin und Brandenburg zu hören ist. Wer unsere Sendung, die Ausgabe von Radioaktiv Berlin von heute nochmal hören möchte, die oder der sei auf unseren Weblog verwiesen, heißt radioaktivberlin.nostate.net. Und ich vermute mal, in einigen Stunden wird auch der Podcast dieser Sendung dann dort online zu finden sein. Hört es gerne nochmal, verbreitet es weiter, schickt es Freundinnen und Bekannten, teilt es in den sozialen Netzwerken eures Vertrauens und helft mit, diese Sendung etwas bekannter zu machen. Das letzte Wort hat wie immer der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal. Es wird so lange so bleiben, bis er endlich frei ist, nach Berlin kommen kann und dann einen eigenen Beitrag, einen eigenen Jingle für diese Sendung aufnehmen kann. Ich bin mir sicher, dass er das mit Freuden tun wird. So viel habe ich aus der Korrespondenz, die ich über die Jahre mit ihm hatte, bereits entnommen. Und ich freue mich auf den Tag, wann das endlich der Fall sein wird. Bis dahin werdet ihr eine alte Ansage von ihm hören, die er Mitte der 90er Jahre im Todestrakt von Pennsylvania aufgenommen hat. Mein Name ist Markus, ich verabschiede mich, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal.